Erinnern wir uns, was geschehen war. Der spanische Edelmann Don Alfonso fällt auf der Flucht vor dem Ehemann seiner Geliebten in die Hände von Räubern. Schneid dem Kerl die Kehle durch. Doch Alfonso kann den Aberglauben der Gesetzlosen ausnutzen. Verflucht. Und in den Kleidern ihres Anführers Hawker davonreiten. In seiner Verkleidung als Räuber wird er von den Rekrutenjägern des Königs aufgegriffen. Sieh mal einer an. Hawker der Ruchlose. Und als Gefangener nach Übersee verschifft. In der stickigen Schwüle des Laderaums roch es nach fauligem Brackwasser und menschlichen Ausscheidungen. Während der langen Überfahrt kommt das Schiff nicht ohne Alfonsos Zutun vom Kurs ab. Hart, Backbord! Sonst sind wir verloren! Und kollidiert mit einem äußerst gefährlichen Hindernis. Bei allen Karbunkeln eines schrundigen Opossums! Welche totgeweihte Krötenechse wagt es, uns am Rumpf zu kitzeln? Der gefürchtete Pirat Longbird Lancaster fackelt nicht lange. Feuer! Don Alfonso kann sich retten, indem er in die Rolle des verunglückten Piraten Beulen-Pedro schlüpft. Bei allen Sackratten einer gesenkten Pottsau. Nach einer Weile werden Alfonsos Kollegen misstrauisch. Sag mal, Beulen-Pedro, wo sind eigentlich deine Beulen? Und reagieren verärgert. Die Haie sind angefüttert, Captain. Im letzten Augenblick gelingt es dem Todgeweihten, ein für die Piraten interessantes Thema anzuschneiden. So werde ich also das Geheimnis von Captain MacDagger mit in mein feuchtes Grab nehmen. Was sagst du da? Es beginnt eine zermürbende Suche nach dem ominösen Schatz, dessen Lagerstätte Alfonso zu kennen vorgibt. Ich habe das Verwirrspiel der Karte endgültig durchschaut. Es ist wahrscheinlich ein Fehler, aber ich gebe dir eine letzte Chance. Dieser verfluchte Regen. Ich habe einen Kohldampf. Ich könnte einen Bären fressen. Ich bin nass bis auf die Knochen. Psst, guck mal, da drüben, auf der Lichtung. Ein Keiler. Und was für einer. Dem gebe ich Zunder. Das wird ein Schmaus. Ach, verdammt. Das Pulver ist nass. Ich erledige ihn mit einem gezielten Steinwurf. Oh. Ach du Scheiße. Die Schweine greifen an. Retten sich, wer kann. Kämpfmänner, zu den Felsen. Hierher, Freunde. Hier ist eine Höhle. Los, rein da. Oh je. Steinschlag! Der Eingang ist blockiert. Wir sitzen fest. Was sollen wir jetzt machen, Captain? Mich dünkt, wir sind nicht gerade vom Glück verfolgt. Wir lynchen diesen Klugscheißer. Ich kann hier drin nichts sehen. Ach, wo sind denn die Schwefelhölzer? Oh. Aua, pass doch auf, du Depp. Pass doch selber auf, du Trottel. Sag das nochmal. Trottel. Aua, ihr Idioten. Das gibt blutige Rache. Ich spüre hier einen Luftzug. Schlachtwaffe. Ich denke, es gibt hier einen Durchgang. Zündet die Fackeln an. Tatsächlich, Leute. Hier geht's weiter. Das sehen wir uns mal genauer an. Penner, Dummkopf, Blödmann. Da ist ein Loch in der Wand. Hallo? Dahinter könnte ein weiterer Gang liegen. Sieht irgendwie komisch aus. Hey, Jimbo. Geh mal rein und guck nach, wo das hinführt. Wieso gerade ich? Weil ich dir sonst ins Knie schieße, du Schnabelpfeifer. Na klar, mit Jimbo kann man's ja machen. Jimbo, geh hierhin, Jimbo, geh dahin. Jimbo, halt mal den Kopf hin. Da hätte ich auch in Flandern bleiben können. Gurken anbauen. Stattdessen muss man nicht die Luft verlieren. Naja. Sind Stalagmiten eigentlich die von oben kommen? Was steht ihr hier rum wie die Stelzenrallen? Hier geht's lang. Seht euch das an, Männer. Oh, welch prachtvoller Saal. Unfassbar. Ein unterirdischer See. Putztausch. Alle Wetter. Donner und Doria. Gott, du lieber. Alte Witzgarte. Heiliger Birnbaum. Heiliger Bimbam. Das Quatsch, ihr so kariert. Das gibt's doch nicht. Man hält es nicht für möglich. Man traut den Augen nicht. Träum ich oder wach ich? Habt ihr euch jetzt ausgemämmt hier? Das schlägt dem fast die Krone da aus. Da wird ja der Hund in der Pfanne. Schnauze! Bei allen Spulwürmern einer brunzenden Schraubenziege. Ihr habt nach mir gerufen, Meister. Was ist das denn? Ich bin der Geist des gestrandeten Steuermannes. Drei Wünsche lang bin ich euer Diener und dann für immer frei. Ach so, na, wenn das so ist, wünsche ich mir da drüben einen schönen großen Ausgang aus dieser Höhle. So sei es. Putztaus. Unglaublich. Na also. Das wäre das. Und nun wünsche ich mir... Seid vorsichtig. ...dass mein Schiff die stolze Bloody Mary bis zum Rand vollgestopft sei mit... Überlegt es euch gut. Goldbarren. Nein. So sei es. Was sind das für seltsame Geräusche? Die Bloody Mary singt, Captain. So ist es. Du Sohn einer windschiefen Nebelkrähe. Das wirst du mir... Verspielt nicht noch den dritten Wunsch. Bei allen grindigen Grützbeuteln eines mit Natternsud gesäugten Querzahnmolches. Nach mir gerufen, Meister. Ich bin der Geist des schläfrigen Leuchtturmwärters. Die gehen mir auf den Nerven. Drei Wünsche lang bin ich euer Diener. Moment mal. Und dann für immer frei. Ich war zuerst hier. Na und? Warte gefälligst, bis du an der Reihe bist. Du kannst mich mal. Du billiger Flaschengeist. Du drittklassiges Taschengespenst. Fritz, diesen Kugelblitz. Ist das alles, was Vielleicht du hast? Vielleicht wäre dies der richtige Zeitpunkt, um den Ort zu wechseln. Männer, hier geht! Nimm das! Wie schmeckt dir das? Was sollten wir jetzt machen, Na, wir bauen ein neues Schiff und verschwinden von hier. Und was ist mit dem Schatz von MacDagger? Es gibt keinen Schatz. Es hat nie einen gegeben. Das kann man so nicht sagen. Ich meine, ich bin ziemlich sicher, dass der Schatz hier irgendwo in der Nähe ist. Bindet diesen Schwätzer an einen Pfahl und stellt ihn ins Wasser. Soll die Flut ihn sich holen? Ei, Captain! Während das feuchte Element an meinen Beinen emporstieg, wurde ich Zeuge einer fachgerechten Palmenrodung. Idioten. Indes die kühle Dünung meinen Rücken kraulte, genoss ich eine Kostprobe vorbildlicher Schiffsbaukunst. Aua, Mann, du Pfeife! Aua! Noch bevor ich Einzug halten konnte in die Heimat der Nixen und Nymphen, wurde der Vorgang durch das Auftauchen der Itamba Yawaki jäh unterbrochen. Weitermachen! Häuptling Waka Yawaka, sehr böse! Uge! Aha! Häuptling Waka Yawaka sagen, bärtige Männer, die über das Meer kommen, sägen heilige Mangrove ab. Tja, tut uns leid. Schiffe sind nun mal aus Holz. Heilige Mangrove schützen große gelbe Rübe. Große Rübe machen Schweine satt. Itai tuba bukutumbi. Schweine heilig. Hat mal einer ein paar Glasperlen für diese Eingeborenen. Kuru, Puku, Nananango, Yababura. Häuptling Waka Yawaka sagen, zur Strafe, bärtige Männer, heilige Schweine schrubben. Was? Mond scheint, Sonne scheint, Schweine schrubben ganze Zeit. Sag deinem Häuptling, seine Schweine interessieren mich einen Eimer voll Otternpisse. Yeah. Oh, Watumbi? Matumba Kanatinga, Haituba Wukupupu. Wir bauen ja unser Boot zu Ende und dann könnt ihr uns von hinten sehen. Ore Pupu? Nanupo Kokobomba, Uruaku Piri Urugamba. Kokobombo Ore Puku Tarapoto! Ukaputu Maya, Kuri Nanapo Ore Pupu, Aridi Bambu! Die Bewohner der Yawaki-Inseln gewinnen das Gift für ihre Pfeile aus dem Sekret der sechsbeinigen Kragenechse. Gelangt das Gift ins Blut eines Säugetiers, fällt das Opfer sofort in eine stundenlange Starre. Theoretisch zumindest. Bindet mich los, ihr Beulenfrösche! Ihr neunmal bebrusten Schlitzrissler! Lasst mich runter! Das Wasser stand mir bereits bis zum Hals, als die Eingeborenen sich endlich meiner erbarmten. Zu meiner Überraschung ließ man mir eine vorzügliche Behandlung angedeihen. Im Dorf wurde meine Hängematte gleich neben der des Häuptlings aufgespannt. Während die Yawaki-Frauen uns herrliche Kokosmilch, Mango-Getränke reichten, sahen wir zu, wie Schwein um Schwein unter schrubbender Piratenhand zu glänzen begann. Ich glaube, an dem dritten Schwein von links sehe ich noch Schmutzränder. Karinoko Inatumba! Nein. Nicht doch. Ihr kitzelt mich. Das wirst du mir büßen, du Verräter. Piririki Naninga. Du kleiner Krabbelkäfer. Ich werde deinen Schädel knacken wie eine Kokosnuss. So war ich Longbird heiße. Die anmutigste unter den Yawaki-Mädchen war Kanopi, Tochter des Häuptlings. Mit jedem Tag wurden die zarten Bande zwischen uns fester. Das Baströckchen der Contenance bekleidete nur notdürftig unsere Zuneigung. Pirinanayo putubaya, putubambi kropuko. Oh, Kanopi, mein Schatz. Kanopi putuputu. Du Anschmiegsame. Du Fonso. Kanopi, itai tuba oroputu, baranka. Als ich am nächsten Morgen an den schrubbenden Piraten vorüberging, ich werde ihn in tausend Stücke reißen, wenn ich hier fertig bin. War mir, als vernähme ich ein leises Wimmern hinter der großen gelben Rübe. Ich umrundete das Gemüse und fand Kanopi. Sie kauerte in einer Tränenpfütze und hielt mir eine bemalte Tapirhaut entgegen. Ofonso. Ich studierte die naiven Darstellungen auf dem Leder und erschauerte. Offenbar drohte die Insel schon bald im Meer zu versinken. Und dieses Ungemach wollten die Itamba Yawaki durch ein Menschenopfer verhindern. Auf den Rücken eines heiligen Schweins geschnallt, sollte der Auserwählte in einen Krater geschleudert werden. Diese Maßnahme würde den Gott des Inselvulkans Orankowaka besänftigen. Ein Blick in Kanopis tiefschwarze Augen verriet mir, wer dieser Auserwählte sein sollte. Fonso! Ariti Wumba! Fonso Watonka! Ihr macht einen Fehler. Euer Vorhaben ist wissenschaftlich unhaltbar. Lasst mich los! Ich bin Atheist! Der Mond schien durch die Ritzen der Bambushütte und warf nervöse Streifenmuster auf den Sandboden. Das Spiel der Schatten prägte sich mir umso tiefer ein, als ich kopfüber an einem Seil vom Dach der Hütte herabhing. Kaum mehr vermochte ich das Geräusch des Meeres vom Rauschen des Blutes in meinem Kopf zu scheiden, als ich Schalmeienklänge zu vernehmen glaubte. So tröstend